Fangen wir an. Guten Tag. Schönen guten Tag, Carla. Mein Name ist Emre Göktaş. Ich bin der zuständige Arzt für Sie. Bevor wir anfangen, lassen Sie mich bitte zuerst Ihre persönlichen Daten notieren. Wenn Sie etwas nicht verstehen, bitte geben Sie mir Bescheid oder fragen Sie nach. Okay? Gerne. Okay. Erstmal, wie heißen Sie? Thomas Müller. So einfach. Ja. Und wie alt sind Sie? 75 Jahre alt. Und verraten Sie mir bitte Ihr Geburtsdatum. Das ist denn der 5.6.1955. Okay, wie groß sind Sie? 1,80. Und wie viel wiegen Sie? 80 Kilo. Herr Müller, was sind Sie vom Beruf? Ich war Mechaniker, aber ich bin jetzt zu Hause jetzt, genieße Rentner. mein Leben. Super. Genau. Und sind Sie verheiratet? Ja. Haben Sie Kinder? Ja, die sind schon groß, zwei. Wie viele Kinder haben Sie? Zwei Ah, Kinder. zwei Kinder haben Sie, okay. Ja. So, Herr Müller, was kann ich für Sie tun? Ja, ich wollte auch nicht kommen. Meine Frau hat mich sozusagen gepusht, dass ich ins Krankenhaus gehen soll, weil ich in der letzten Zeit stark schlapp und müde bin. Und ja, habe ich keinen Appetit, sogar keinen, würde ich nicht sagen, eher weniger Appetit. Und zudem, ja, da sind halt so der Sache, wo ich zu Hause keine Leistung mehr habe. Also die Leistung ist ganz schlecht an für sich. Nicht, dass ich keine Lust habe, sondern auch, weil ich keine Kraft habe. Ich verstehe. Und daraufhin war natürlich meine Frau besorgt und hat gesagt, ich muss mal ins Krankenhaus. Vor allem am Wochenende habe ich gesagt, lass mich am Montag zum Hausarzt gehen. Hat gesagt, nee, du bist faul, du gehst nicht zum Hausarzt, geh mal ins Notaufnahme. Habe ich gesagt, okay. Okay. Seit wann haben Sie diese Beschwerde? Seit wann fühlen Sie sich müde? Das kann meine Frau gut beantworten, aber besser. Aber ich würde einschätzen, ungefähr seit 4 Wochen ungefähr. Seit vier Aber also Wochen. zunehmend, ja. Das ist nicht, dass ich seit 4 Wochen ganz müde bin. Das ist aber in der letzten Zeit zunehmend, ja. Ich verstehe, okay. Und haben Sie noch irgendwelche Beschwerden wie eine Schmerzen, Übelkeit oder Schwindel? Nö. Eigentlich habe ich keine Symptome außerdem. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Nee, habe ich auch kein Problem. Okay. Haben Sie in der letzten Zeit erbrochen? Nochmal bitte? Haben Sie in der letzten Zeit erbrochen? Nee, habe ich auch nicht. Ich habe weder Übelkeit noch Erbrechen gehabt. Okay. Und haben Sie bemerkt, ob Sie in der letzten Zeit Gewicht verloren oder zugenommen? Ich habe so eine abgenommen. Ich schätze mal so ungefähr 5 Kilo ein. In welchem Zeitraum haben Sie 5 Kilo abgenommen? Ja, so ungefähr in 2 Monaten. 2 Monaten. Haben Sie Husten, Atemnot? Selbst ein Druckgefühl im Hals. Wo genau? Hals. Sie sehen, zu meiner rechten Hals ist auch etwas geschwollen. Sehen Sie das oder nicht? Ja. Jetzt. Könnten Sie mir sagen, seit wann haben Sie geschwollene Hals? Und seit ungefähr 2 Wochen. Seit 2 Wochen. Aber zunehmend jetzt, muss ich sagen. Es ist nicht, dass vor 2 Wochen war, so wie jetzt war, sondern hat so langsam gestartet und ist geschwollen. Okay. Und gibt es dabei Schluckbeschwerden? Nee, würde ich gar nicht sagen, nein, keine Schluckbeschwerden. Haben Sie Fieber oder Nachschweiß? Leiden Sie unter Nachschweiß? Da habe ich auch so eine, Nachtschweiß habe ich auch in der letzten Zeit. Aber nicht so viel. Das ist etwas mehr als sonst. Fieber habe ich nie gehabt. Ja. Und könnten Sie mir genau beschreiben, wie die Nachtschweiß ist? Ich meine, wie viel schwitzen Sie in der Nacht? Ob ich meine Unterhemden wechseln soll oder nicht, Unterwäsche. Da ist es nicht so stark, dass ich meine Unterwäsche wechseln soll. Aber es ist schon vermehrt, ja, muss man sagen, dass ich muss in der Nacht einmal aufstehen muss. Und auch, also habe ich Durst noch, dass so nach muss ich aufstehen und trinken, weil ich schwitze manchmal. Als ich Fieber habe, aber habe ich keine Fieber. Mir ist warm und ja, so ist das, kann ich nicht, ja, so kann ich das beschreiben. Haben Sie das Fieber gemessen, die Temperatur gemessen? Ob ich meine Temperatur gemessen habe? Ja. Nee, wir haben zu Hause ein Gerät. Ich gehe davon aus, es ist kaputt. Es misst es nicht richtig. Aber Ihnen ist warm, ja? Ja, war warm, aber nicht so, dass ich sage, dass ich Fieber hatte, ja. Manchmal, wenn sie schnell laufen, fühlen sie sich ein bisschen warm, ja. So ein bisschen anders, ja. Und das ist so, dass diese die gleiche Gefühl. Ich verstehe. Okay. Müssen Sie in der letzten Zeit oft zur Toilette gehen? Jein. Was meinen Sie? Ja, mit Jein. Wie oft gehen Sie zur Toilette pro Tag? Als sie gesagt, weil ich in der Nacht viel trinken soll, in der Nacht, jetzt muss ich schon zweimal gehen. Tagsüber trinke ich schon über 2 Liter. Und gehe ich jetzt, ja, es ist etwas mehr als ansonsten, aber würde ich ja sagen, nein, ja, es ist nicht so genau ausgeprägter, wie ich jetzt sagen, ja, direkt. Okay, gibt es keine Veränderungen beim Masala? Okay. Sind Sie da? Ja, können Sie mich hören? Hallo? Ja. Ja, letztes Mal für Wasser lassen. Wasser lassen. Und die habe ich erklärt. Okay, ja, das ist klar. Und Sie haben geschworen. Und haben Sie Farbveränderung. Farbeveränderung auf, ja, an der Haut? Nee, eigentlich nee, habe ich nicht gespürt oder gesehen. Auch wieder von meiner Frau habe ich auch nichts gehört. Also Okay. das hat sie das gesagt. Okay, möchten Sie noch etwas hinzufügen zu aktuellen Beschwerden? Nee, ich würde mal gerne wissen, dass ich meine Frau beruhigen kann und um zu sagen, hier habe ich gar nichts, ich kann wieder kommen. Erstmal möchte ich ein paar Fragen über Ihre Vorerkrankungen und Familiengeschichte etwas fragen. Danach sprechen wir nochmal, okay? Alles klar. Leiden Sie unter chronischen Erkrankungen oder Vorerkrankungen? Ja, ob ich Vorerkrankung habe? Genau. Nee, eigentlich. Außer Bluthochdruck habe ich immer so ein Medikamente genommen und nehme ich immer auch bei denen ein. Dann heißt Amlodipin. Ansonsten hatte ich nie Probleme gehabt. Ich war nie krank auch. Seit wann haben Sie Bluthochdruck? Seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren. Okay, sind Sie schon mal operiert worden? Ich habe so eine Augenprobleme, ja. So ein Katarakt, ich weiß, das war Okay, auch vor Graustar. Graustar, genau, so war das. Und das war vor 5 Jahren auch. Operiert, Ja. wurden Sie operiert, okay. Und gibt es in Ihrer Familie schwere oder wichtige Erkrankungen, von denen ich wissen sollte? Meine Eltern leben noch nicht mehr, natürlich. Okay. Aber was die hatten, jetzt kann ich nicht genau sagen, ja. Aber damals gab es nicht so viele, auch man das zu finden, was die hatten. Ja, aber die sind verstorben schon. Okay. Wissen Sie, woran sind Sie Woran meine verstorben? Eltern, ja. Woran die sind verstorben, schwierig zu beantworten. Mein Vater war schon über 80 Jahre alt, als er verstorben. Da hat er auch so eine Probleme gehabt, schon mit den Organen. Die haben gesagt, dass es ein Tumor ist. Und am Ende, mein Vater hat alle weiteren Maßnahmen abgelehnt und wollte nicht jetzt weit Untersuchungen veranlassen. Am Ende, der ist mit so einer Hausbegleitung, medizinische Hausbegleitung entlassen worden und er ist zu Hause verstorben. Ich Und verstehe. wir wissen nicht genau, was er hatte. Er wollte damals nicht wissen, was er hatte. Ja, Und ich der Ärzte, die verstehe. meinen, die müssen weitermachen, aber er hat es nicht mitgemacht. Der hat recht gehabt. Okay. Ja. Einen Moment, ich schon. Okay. Sie haben wegen nächtlicher Wasserlassen Durchschlafstörungen. Nee, habe ich nicht. Ich habe so ein Durstgefühl. Ich stehe auch und trinke Wasser einfach. Weil ich ab und zu schwitze. Das ist nicht aber jeden Tag. Das ist so ein, vielleicht dreimal pro Woche, würde ich sagen. Ja, 3 bis 4 Mal. Okay. Das ist wie Attacke, ja. Okay, verstehe. Gibt es etwas, was Sie seelisch belastet? Was meinen Sie damit? Haben Sie Stress in der Arbeit oder in der Familie? Das aktuell Nee. nicht, ich hatte gehabt, aber jetzt nicht mehr. Okay. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein, außer Amlodipin? Nee, nehme ich nichts ein, außer Okay. Rauchen Sie? Medikin. Nee, habe ich nie geraucht. Vorher haben Sie geraucht? Haben Sie nicht nie gehabt? Okay. Nie geraucht. Okay. Trinken Sie Alkohol? Ab und zu. Was meinen Sie Ja, so mit ab ein, und zu? jeden Tag ein Bier, das ist normal, und am Okay. Wochenende mal so ein Glas Wein mit meiner Frau oder Freunde. Okay. Und nehmen Sie Drogen? Nee, habe ich nie genommen. Okay. Ist Ihnen Allergie bekannt? Ob ich Allergie habe, bekannt? Nee, ist auch nicht. Ist auch nicht bekannt. Mindestens. Bisher habe ich keine Allergie gehabt. Okay. Herr Müller, meinerseits habe ich die wichtigsten Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen? Würde gerne mal wissen, was ich habe und was ich noch machen muss und ob ich jetzt die Diagnose schon bekommen kann, dass ich entlassen werden kann oder nicht. Müller, ja, jetzt kann ich leider nicht genau sagen, was Sie haben. Erstmal, ich muss die weitere Untersuchungen durchführen, um die richtige Diagnose festzustellen. Nach der Ergebnisse, erste Ergebnisse, können wir vielleicht etwas sagen. Aber erstmal, Sie sollten heute bei uns bleiben für die Untersuchungen. Ich würde gerne Sie erstmal körperlich untersuchen, danach Ihnen Blut abnehmen. Und ich möchte auch die Anschwellungen am Hals überprüfen mit Ultraschall. Nach der e Ergebnisse besprechen wir nochmal, okay? Okay, ist gut. Das heißt, ich bleibe erstmal hier in der Notaufnahme, oder? Genau, Sie können jetzt im Wartezimmer ein bisschen warten und ich komme Ihnen nochmal gleich. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Okay. Soll ich direkt Patientenvorstellung geben Ja, oder? können wir weitermachen mit Patientenvorstellung. Ja, genau. Okay. Oder haben wir hier in Gruppe gab es eine Frage, ja? Okay, ja. Haben wir alles gefragt, was wir fragen müssten oder sollten? Haben Sie Druckgefühl im Bauch? Wo nochmal bitte? Haben Sie Druckgefühl im Bauch? Im Bauch. Im Bauch meinen Sie, oder? Ja. Okay, akustisch habe ich nicht richtig gehört, deswegen. Ja, ich habe keine Druckgefühl, nee. Haben Sie Juckreis? Juckreis? Juckreis, so im Bereich, wo geschwollen ist, habe ich etwas Juckreis schon, aber es ist nicht so ausgeprägt. Aber es ist auch eine gute Frage. Ja. Da gibt es eine schöne Frage, auch im Grupp von Frau Nalan. Haben Sie Schwellung in Ihrem Körper außer im Halsbereich? Nicht beim Hals, aber außer im Hals. Gibt es andere Schwellung in der anderen körperliche Ort? Das, ja, so eine, habe ich nicht gespürt, so großartig, aber ich spüre schon, dass so eine Unterarm habe ich so eine, zwei, drei Knoten. Aber das sollen Sie jetzt als Arzt entscheiden, ob das richtig ist, ob ich das richtig gespürt habe. Wo genau sind die Knoten? Ich kann nicht hören. Das ist unter der rechten Arm. Unterrichtung. Mit Schmerzen oder ohne Schmerzen? Ist ohne Schmerzen. Die Knoten sind ohne Schmerzen. Merkwürdigerweise ist das so. Ich habe nie Schmerzen gehabt und daraufhin habe ich auch gedacht, dass es vielleicht so eine Schwellung durch den Zunahme oder durch eine Entzündung, was ich vielleicht hatte, was ich nicht wusste. Wir haben so eine Umgebung, Freunde, die Arzt auch sind, Ärzte sind und die meint, das muss ich mal erst zu Hause beobachten, das kann auch weggehen. Aber an und für sich, die Probleme hat sich nicht gelöst und es vermehrt. Und daraufhin bin ich jetzt in der Notaufnahme. Okay. Und ich habe verpasst, was war Ihr Vaters Krebs? Das weiß ich nicht Weiß genau, nicht. ob der Krebs hatte oder nicht, aber der hatte so etwas gehabt, auffälliges. Und die Ärzte wollten das noch untersuchen, Probe entnehmen, aber am Ende, mein Vater hat sich dagegen entschieden und hat gesagt, auch wenn ich Krebs habe, ich will es nicht wissen und ich will einfach sterben und in Ruhe. Und er ist wieder entlassen worden, damals auch und mit dem ärztliche Begleitung und zu Hause ist eingeschlafen. Woran ist Ihre Mutter gestorben? Der hat so einen Autounfall gehabt. Und ist Ihnen Heiserkeit aufgefallen? Nee, eigentlich auch nicht. Das war auch eine gute Frage. Sind diese Waren Schwellungen? Sie? Entschuldigung, Ja, bitte. bitte, ich höre Sie. Waren Sie erschöpft durch die Alltagsaktivität? Ja, das ist halt das Problem, warum ich hier gekommen bin oder geschickt bin von meiner Frau. Dass ich im Alltag so stark schlapp bin und schnell antrieblos bin sozusagen oder müde bin daraufhin. Meine Frau hat gesagt, das kann nicht jetzt so lange dauern oder soll ich das auch nicht mehr durchhalten. Jetzt müssen Sie das klären, was ich jetzt noch habe, warum ich so schnell müde werde. Sind die Schwellungen sehr hart oder weich? An für sich, von meines Aspekt ist es nicht so hart. Was heißt es hart? Was heißt es? Das kann ich nicht unterscheiden, das sollen Sie gucken, genau. Okay, und können Sie die Schwellungen mit Hand bewegen? Oder das ist sehr stabil? Das ist sehr stabil, ja. Ich kann es nicht bewegen. Okay, danke. Ist auch eine gute Frage. Ja, gut. Noch? Haben Sie Fremdkörpergefühl im Hals oder Globusgefühl? Naja, habe ich auch nicht. Die Kollegin hat auch gefragt, ob ich Schluckbeschwerden habe. Ich habe die Gefühle auch nicht eigentlich. Haben Sie Husten? Auch gute Frage. Nee, habe ich auch nicht. Haben Sie Hautjucken? Das hat die Kollegin gefragt. Ja. Da gibt es noch Fragen, die sollen Sie stellen. Haben Sie Herzrasen, Herzklopfen? Ja, wenn ich mich belaste, natürlich ja, normal. Weil ich keine Kraft habe. Ich gehe davon aus, dass es normal ist. Am Ende, das sollen Sie entscheiden, ob das normal ist. Haben Sie was gefragt wegen Ernährung? Nein, Sie haben gesagt, ich keinen Appetit habe, aber ich muss noch ein bisschen detaillieren vielleicht. Wie ernähren Sie sich oder seit wann haben Sie keinen Appetit, kann man fragen. Ja, genau. Der Appetit ist an für sich seit 3-4 Wochen schlecht, aber ich nehme ab und zu so pflanzliche Sachen von Nachbarn, die mich auch empfohlen haben, vielleicht ich das erkältet bin und das hilft auch manchmal, die hatten auch so eine Schwellung im Hals gehabt nach so einer Erkältung und die meinten, das ist halt normal und daraufhin habe ich auch nicht das wahrgenommen und ernst genommen sozusagen. Ja. Aber die haben mir was empfohlen, was die gekauft haben und benutzt haben. Ich weiß auch nicht genau der Inhalt, aber ich habe es auch genommen. Eigentlich hat nicht geholfen. Sie haben pflanzliche Sachen zu sich nehmen, ja? Ja, so eine Tee, genau, Tee oder... Wissen Sie, was war das? Nee, so eine Mischung von unterschiedlichen Pflanzen, aber das muss ich meine Frau jetzt anrufen und ein Foto davon schicken lassen, was das war. Das wäre super, okay. Okay. Ich glaube, sind wir durch, oder? Ja. Aber ihr seid alle... toll, ja, muss ich sagen. Jede Frage hat eine Grund. Bedeutung. Und Bedeutung, genau. Okay, dann machen wir weiter jetzt. Okay. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich möchte Ihnen einen Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit? Ja, gerne. Es geht um Thomas Müller und ist 75-jähriger Patienten. Er war Mechaniker und hat zwei Kinder. Mhm. Er klagt über Abgeschlagenheit seit 4 Wochen und Appetitlosigkeit. Diese Beschwerden sind im Laufe der Zeit verschlimmert. Und er hat in der 2 Monaten 5 Kilo abgenommen. Mhm. Er hat auch Kraftlosigkeit und als uns er erwähnt, dass er ein Hals, ein Schwellung, ein Ödem an, an der, an den, an dem Halsbereich seit 2 Wochen und sie leidet auch unter Nachschweiß, Hyperhidrose und hat Durstgefühl. Mhm. Ja, und sie fühle unter den Axillärbereich gab der Patient an 2 Modulus an. Mhm. In der Vorerkrankungen liegt arterielle Hypertonie seit 5 Jahren und nimmt dagegen Amlodipin ein. Väterlicherseits, in der Familienanamnese liegt väterlicherseits eine Tumorgeschichte vor, aber der Patient weiß nicht genau, was das ist, was das war. Aber das war Verdacht eine Tumorgeschichte, das ist nicht das genau, Tumor. Genau, nein, ja, das ist nicht Verdachtsgeschichte. Das ist, ja, das hat nicht bestätigt. Das ist eine Verdachtsgeschichte. Mhm. Und in der vegetative Anamnese, der Patient, dem Patient ist warm und hat keine Appetit. In der letzten Zeit hat sie pflanzliche Sache zu sich genommen. Mhm. Aber er weiß nicht, was das ist. Mhm. Und er ist nicht Raucher, trinkt jeden Tag ein Flasche Bier, am Wochenende gelegentlich Wein. Mhm. Sonst, die sind die Beschwerden. Was wir vergessen haben, lesen noch Auslandreisen. Ne? Genau. Das wird mich jetzt sein. Ja. Okay. Ist auch richtig, aber es ist jetzt spät. Ja, während der Untersuchung frage ich nochmal. Alles klar. Okay. Okay. Ja. Ja, was denken Sie, was er hat oder was würden Sie jetzt als nächstes machen? Der Patient hat Gewichtverlust und eine Abgeschlagenheit, Nachschweiß und wir haben noch nicht das Fieber gemessen, aber er kann ein Fieber haben. Deswegen er hat Beta-Symptomatik und Gewichtverlust. Deswegen nach den bisherigen Angaben gehe ich von einem Karzinom aus. Ja, er hat auch an Halsschwellungen, das kann ein Larynxkarzinom sein, weil er hat keine Schluckstörung, deswegen keine Schluckbeschwerden, sprechen dagegen Ösophaguskarzinom. Mit richtig Augen schauen. Ja. Der hat auch axilläre Lymphknoten. Axilläre Lymphknoten, ja. Ja. Gut. Ja, das ist auch noch eine. Bei Larynx ist es unwahrscheinlich, wenn das ein axilläre Lymphknoten bekommt. Ach so. Okay. Bei Esophagus ist es auch unwahrscheinlich. Mhm. Bei Magen, ja, aber bei Esophagus nicht. Mhm. Ja, schon, aber eher sehr selten. Also, wir fangen mit der Häufigkeit an jetzt. 75 Jahre alt, ja? Genau. Muss man nicht vergessen, mit so nicht schmerzhaftes Knoten und mit B-Symptomatik. Stellt er sich in der Notaufnahme vor. Ja. Und Bevor Sie jetzt weitergehen, die Kollegen sind fleißig im Gruppe, die schreiben alle Diagnose, was das eigentlich passend können, aber Sie sonst nicht lesen, ansonsten ist das Tipps für Sie in die Prof. Dann ich schließe die Chat. Genau. Da sind Sie sollen jetzt Schritt bei Schritt jetzt. Sie haben jetzt mal Körperuntersuchungen durchzuführen. Was müssen Sie darauf achten? Sie müssen erstmal an die keine Diagnose denken, erstmal, was denken Sie als erstes, wenn Sie so eine Patientin haben, was ich achten muss beim Körperuntersuchen? Was würde ich machen? Erstmal Inspektion. Ich muss den Hals genau untersuchen. Gibt es eine Lymphadenopathie, Lymphadenitis oder Tonsillitis gibt. Ja. Genau. Danach, ich muss den Hals abtasten. Mhm. Diese Anschwellung muss ich lokalisieren. Gibt es am Thyroid irgendetwas? Und Sie können es auch so einfach beschreiben. Ich würde es einfach die Lokalisation, denn die Schwellung einfach erfassen, wo das ist. Ja? Sie müssen nicht so viel tief gehen, weil wenn Sie viel beschreiben, dann machen Sie viel Fehler. In der Prüfung versuchen Sie etwas kurz und zusammenfassend zu beschreiben. Ansonsten, der Prüfer versucht immer eine Fehler zu finden und dann sagt er, weshalb jetzt Thyroid, was zu tun hat mit dem, wie können Sie das tasten? Ja? Dann sagen Sie ja und dann können Sie nicht beantworten. Ja. Dafür brauchen Sie einen Ultraschall, dann sagt man, ja. Und deswegen gehen Sie nicht an die Organe, sagen Sie, ich habe Schwellung gesehen, ich will einfach die Lokalisation genau erfassen, ist es eine stabile, ist es eine mobile Schwellung, ist es hart, ich will einfach an die Konsistenz von den Schwellung einfach achten, wie das ist, wie das aussieht. Ja? Für Sie nur als Tipps in der Prüfung. Machen Sie weiter, aber Sie sind ein richtiger Weg jetzt. Ja? Okay. Ja, erstmal die Anschwellung. Ich würde die Anschwellung lokalisieren. Danach kann ich ein Blut abnehmen. Reicht das aus mit Körperuntersuchung? Machen Sie nichts weiter. Und die Axillärbereich Lymphknoten abtasten. Sehr gut. Sie haben getastet, im rechten Axillär hat zwei Lymphknoten. Okay. Weiter? Und weiter. Ich guck muss mal, wenn man Bauch, den Chat liest, dann macht das alles. Ja. Bauch abtasten. Ja, warum? Weil ich muss die Leber und Milz untersuchen, genau, damit der Patient halt eine Vergrößerung, Splenomegalie oder Hepatomegalie, hat. Genau. Ja, Sie haben jetzt eine Vermutung, ja? Ja. Sie, anhand dieser Vermutung, Sie machen Ihre Untersuchung, ja? Genau. Das ist gute Tipps. Okay, sehr toll. Machen Sie es toll. Jetzt weiter. Abtasten, Perkussion, das ist auch wichtig. Und für die und noch Armuntersuchung kann ich machen, ob der Patient ein Problem hat Unterarm oder nicht. Ja, das brauchen Sie nicht. Okay. Da sehen Sie, können Sie machen, aber Sie können vieles machen. Aber Sie sollen sich anhand der Anamnese jetzt konzentrieren und entsprechend auch Untersuchungen durchführen. Sie haben jetzt den Halslymphknoten getastet, Sie haben den Axillärer gemacht, Sie haben den Organ, Bauchuntersuchungen durchgeführt, eine Splenomegalie hat der Splenomegalie ausgeschlossen, auch seine Lymphknoten, die man auch vielleicht so eine große Lymphknoten, die man auch tasten kann, im Bauchfeld, das ist selten zu sehen. Das noch als Lymphknotregion zu tasten, was ist das? Der letzte? Lymphknotregion. Inguinal. Inguinal Lymphknoten. Halsbereich und Axillär, ja. Das heißt, wir fangen von oben an. Hals, Hals, Axillär und Inguinal Leisten. Genau. Supraklavikular ist auch, gehört dazu, dass wenn man den Hals tastet, das Supraklavikular muss man auch machen. Das fängt man von hier an zusammen. Und dann geht man unter weiter Axillär. Sie haben Organ geguckt und Sie haben inguinell geschaut, dann reicht das aus. Okay. Sie haben gesehen, dass der Patient eine Splenomegalie hat. Mindestens okay. anhand ihrer Körperuntersuchung. Mhm. Was heißt, was ist normales Groß des Milz? Wissen Sie das? Ultrasonografisch? Unter der Rippen? Lange Strick, wie lang muss das sein, wenn Sie Ultraschall machen und einmal Schallkopf drauf halten? 8. Ja, 10 bis 10 bis 11, ja? Okay. Das ist normal. Mhm. Daher, Sie haben es gemessen, das war 13 cm, ja, also das Splenomegalie, ja. Okay. Ja, und was machen Sie noch als nächstes? Habe ich Ultraschall gemacht? Noch nicht, Sie sind jetzt beim Körperuntersuchung, Sie haben Körperuntersuchung durchgeführt, jetzt machen Sie als nächstes, was machen Sie als nächstes? Als nächstes kann ich Laboruntersuchungen und Ultraschall. Genau. Ultrasonografie. Genau. Was achten Sie beim Blutuntersuchung? Blutuntersuchung können wir Anämie. Ja, genau. Finden und Sie gucken nur an der Anämie oder was haben Sie noch was? Großes Blutbild. Großes Blutbild erstmal. Ja, kann Sie ich machen ein großes Blutbild. Was wollen Sie da schauen? Was wollen Sie darauf achten? Anämie und drum Lymphozytos, oder? Ja, müssen Sie nicht haben, dann können Sie auch haben. Das muss nicht unbedingt sein. Sie können Lymphozytose sehen, aber wenn Sie keine sehen, das heißt nicht, dass Sie eine Lymphom oder Lymphorganekranken ausgeschlossen haben. Okay. Aber Sie machen trotzdem ein Blutbild, wie Sie das gesagt haben. Sie wollen die Leukozyten mal sehen, ob Patient Leukopenie hat oder Leukozytose. Leukopenie, ob Patient okay. Anämie hat, weil, weshalb machen Sie das? Wenn Sie eine Vermutung Verdacht einer Lymphom haben, bei Lymphompatienten, zwischen 10 bis 15%, die haben auch Knochenmarksuppression. Mhm. Ja, mhm. Wenn man Knochenmarksuppression hat, was passiert denn? Dann sieht man anhand der Blutbilder, wenn ein Patient Leukopen, Neutropen ist, ja? Ja, oder ja. Panzytopen ist. Ja? Mhm. Da aber dann sagen Sie, was ist das hier? Patient hat Lymphom und Panzytopen. Spricht dagegen normalerweise, ja. Aber es ist halt nicht so. Bei Vorgeschrittenen sehen Sie das, ja, so. Ja, in diesem Fall müssen Sie auch genug an Markt machen. Aber wir gehen nicht jetzt tief jetzt rein. Wir bleiben bei unserer Basis. Sie machen große Blutbild, einfach diese drei Reihen zu sehen. Mhm. Ja? Der weiße Blutkörbchen, der rote Blutkörbchen und Thrombozyten. Ja. Haben Sie es gesehen? Ja? Okay. Mhm. Und da war keine Auffälligkeiten zu erfassen. Mhm. Was machen Sie noch in der beim Blutuntersuchung? Entzündungsparameter. Okay, ist auch nicht schlimm. Machen Sie das auch, weil Sie geschwollene Lymphknoten haben, ob sie eine Entzündung, einen Infekt haben. Wollen Sie das auch ausschließen? Ist auch richtig. Genau. Was würden Sie abnehmen denn bei Entzündungswerte? Parameter? CRP. Ja. Noch Erythrozytsedimentation. Ja, ist auch richtig, genau. Ja, genau. Das machen Sie auch. Mhm. CGA sagt man das. Und was noch? Mehr haben Sie nicht. Na? Leukozyt, okay. Ja. Und da, Sie haben haben schon gemacht. Ja, wir gehen nochmal. Und was machen Sie noch jetzt in der Blutuntersuchung, wenn wir da sind? Was wichtig ist, die Kollegin hat gerade geschrieben, eine Arzt for everyone, LDH. LDH, das ist ein richtiger Marker. Ja, bei Lymphom muss man unbedingt das machen. Da fragt man, hat der LDH oder nicht? Wenn das hoch ist mit Lymphknoten, sagt man, das ist 90% Lymphom. Man geht davon aus. Ja? Mhm. Aber das ist nicht eine diagnostische Kriterien, das ist nur eine Vermutung. Ja? Was ist denn der nächste Schritt? Sie haben Blutgruppe, jetzt weiter. Sie brauchen auch die Leberwerte, Sie brauchen auch den Gerinnungsauch, Sie brauchen auch den Nierenwerte, ja, das sollen Sie nicht vergessen. Ja. Für Sie als Tipps, für die ganze Kollegin, Blutuntersuchung, die ganze Organe immer im Blick halten, ja, dieser Standard, ja, große Routine, sagt ihr immer, nicht großes Blutbild, größere Routine. In großer Routine haben Sie großes Blutbild. Sie haben Nierenwerte, Sie haben Leberwerte, Sie haben Schilddrüsenwerte, Sie haben auch Albumin, ja? Sie haben zudem Entzündungswerte. Das heißt, in der großen Routine haben Sie alles drin in einem Paket. Ja? Das ist manchmal unterschiedlich, bei jeder Haus ist anders, aber das sollen Sie auch erwähnen. Ich mache eine große große Routine und dann die Inhalte von großer Routine sind halt diese Sache, was ich gezählt habe. Ja? Und dann für die Prüfer wird das gesagt, okay, ja, der hat einen Blick auf alle Organe erstmal, hat alles jetzt geachtet, sehr gut, machen wir weiter. Okay, was machen Sie als nächstes jetzt? Halsultrasonographie. Ist auch nicht verkehrt, kann man machen, nur Halsultraschall oder? Nein, auch Abdomen, Hals. Ja. Hals, Abdomen, richtig. Was zielen Sie damit? Was wollen Sie erreichen mit dem Ultraschall? Ultraschall können wir direkt der Milz und Leber untersuchen und können wir die Anschwellung beschreiben, die Grenze solid oder gibt es in Flüssigkeit drin? Das heißt, Sie wollen mit der Ultraschall die Größe des Milz, auch der Leber, anschauen und messen auch. Sie wollen eine Freiflüssigkeit im Bauch ausschließen. Ja. Ja, das ist Ihre Aussage bestimmt, dass Sie, was Sie sagen wollten, oder? Ja, können wir das machen, ja. Ja, Sie können mit dem Ultraschall eine intraabdominale Lymphknoten oder Lymphadenopathie auch sehen oder feststellen. Mhm. Ja, das ist auch wichtig. Und Sie können auch mit dem Ultraschall eine Thrombose, ja, intraabdominale im Rahmen der Lymphom, das ist auch, aber so tief müssen Sie nicht wissen. Hauptsache, dass Sie sagen, warum ich Ultraschall mache, weshalb. Okay, ja. Die Ziel, das Ultraschall allgemein ist, dass Sie die Organe einfach so schauen. Ja? Was passiert mit den Lymphknoten? Oder ist das Ultraschall eine Entschlussuntersuchung? Nein. Nein. Ist es eine Ausschlussuntersuchung? Nein. Aber es ist eine Mittel, die mitgezielt wird. Ja? Aber bei Lymphom, der Standarduntersuchung ist, nebenbei Blut, nebenbei Körperuntersuchung, ist CT. Punkt. Das ist gute Standard. Dann macht man eine CT von Hals, Thorax und Abdomen. Dann hat man alles drin. Ja? Also als nächstes, wie Sie jetzt gesagt haben, Sie haben jetzt Blut untersucht, Körper untersucht, Sonographie gemacht und als nächstes machen Sie CT. Wir gehen nicht tief in den Diagnostik rein, CD20 oder BCL-Marker, das müssen Sie nicht wissen. Ja? Aber das könnte in Prüfungen gefragt werden, weil CD20 als Lymphom-Marker, BCL-Lymphom wird gefragt, wenn das kommt. Ja? Weil in Deutschland natürlich, Piotler, die kennen das auch, ja, weil die frisch sind natürlich. Ja, die fragen, was ist halt der CD-Marker, was würden Sie das untersuchen? CD20 sagt man sofort, ja. Das soll jeder kennen, ja. CD20, das ist Standard, den man macht bei BCL-Lymphom, ja. Mhm. Und wenn man so vermutet, trotzdem bei Lymphomverdacht machen Sie CD20. Das ist schon nicht CD20 alleine, da gibt es noch mehrere Parameter, Mike, BCL2 und weiter. Da gibt es viele Mutationen, die nochmal erfassen sollen, aber erstmal das CD20 sollen Sie nicht vergessen, dass Sie das machen sollen. Okay, Sie haben CT gemacht, im CT haben Sie es gesehen, dass das Lymphom da ist. Was machen Sie als nächstes? Biopsie? Brauchen wir Biopsie? Ja, wie machen Sie die Biopsie? Ich würde im Grunde auch fragen, was, wenn die Kollegin nicht beantwortet, der soll im Grunde auch beantworten. Okay. Biopsie von Laryngoskopie oder? BG for to everyone hat richtig beantwortet. Lymphadenektomie, das heißt, man nimmt den Lymphknoten total raus. Bei Lymphomverdacht, wenn Sie biopsieren, kann sein, dass hochwahrscheinlich, dass die Lymphzellen überhaupt nicht getroffen haben. Und daher sagt man, sollen sie einfach existieren, einfach entnehmen. Entnehmen einfach, ja, dann sagen Sie, nicht Lymphadenektomie kann man auch sagen, oder Entnehmen des Lymphknoten, einfach der gesamte Lymphknot. Und da ist das die Diagnostik und dann schicken sie direkt zur histologischen Untersuchung. Das ist auch der Standardcode, den man machen muss. Und anhand denen, die werden dann weiter Molekularuntersuchungen, Immunhistochemie, Typisierung wird gemacht. Und dann am Ende, die Pathologin entscheidet, welche Art von Lymphom ist und wie man das umgeht damit, ja, und wie man dann behandelt. Weil B-Cell-Lymphom ist anders, T-Cell-Lymphom ist anders. Und B-Cell-Lymphom hat man viele Entitäten, viele Gruppen. Und daher, das muss man anschauen. Ansonsten, ja. Entschuldigung, Sie wie kann eine Frage, welche Lymphknoten soll man erstmal entnehmen und wie? Die einfachste Lymphknoten, wo unter die Haut steht, ja. Zum Beispiel, wenn Sie im Hals sehen, das ist der einfachste. Sie können nicht intraabdominale Lymphknoten raus, das ist nicht einfach. Mhm. Dafür brauchen Sie eine Laparoskopie. Ja. Und man versucht, eine einfachste Region zu finden, wo man, das Besuch machen Sie auch, den CT-Untersuchung, um zu sehen, wo die Lymphknoten sind. Zum Beispiel axillär Lymphknoten einfach zu entfernen, zu entnehmen. Mhm. Oder die Halslymphknoten ist der einfachste, den man auch entfernen kann. Manchmal, wir sagen auch intraabdominal, manchmal Konglomerat, so Lymphknoten groß, einzeln, im ganzen Bauch. Sie haben nirgendwo Lymphknoten, dann sagen wir den Radiologen, machen Sie bitte CT gesteuert. Ja? Warum CT gesteuert? Weil die gehen 10-mal da rein und nehmen mehrere Biopsien. Die Lymphknoten können Sie nicht alles rausnehmen. Manchmal ist es halt so. Ja? Aber der einfachste, wo dann sitzt, dann sollen Sie einfach rausnehmen. Das macht den Chirurgen am meisten oder die Anhöhe, wenn das im Hals ist, aber egal. Manchmal machen wir auch selbst, wenn das ganz unter der Haut ist oder näher ist. Ansonsten, ja, so ist das. Okay. Aber die Lymphknoten Metastasen, das sollen Sie auch wissen, welche Lymphknoten bei welcher Erkrankung. Ich weiß nicht genau, wenn eine Prüfung bei Ihnen in Frage kommt, aber das so, müssen Sie aber so grob wissen, ja, welche Organe am meisten wo metastasiert, ja. So ein Kopfhalstumor, axillär ist es selten, fast nie. Die bleiben oben, ja. Und bei GI-Tumor, Esophagus ist axillär, sieht man fast nie, aber eher so ein Hals oben oder thorakal, Lymphknoten sieht man eher. Bei Magen kann man axillär auch sehen und supraclavicular sehen, sieht man Hals, aber Hals ist auch selten, aber eher supraclavicular kann man auch sehen. Bei Darm selten oben zu sehen, aber sehen Sie aber. Wenn Sie Lymphknoten Hals und axillär haben, dann ist das erste Verdacht des Lymphom. Okay. Na? Und Mammakarzinom? Mammakarzinom, ja, aber bei Frauen, hier passt ja nicht. Ja, ja. Ja, bei Frauen, das sollen sie unbedingt denken, das ist richtig. Mhm. Und da muss er sie Brustuntersuchung durchführen auch. Mhm. Auch hier, wenn ein Patient kommt, dann sollen sie nicht schüchtern, sich vorstellen oder lassen, dass sie, ja, Frau, ich tasse nicht der Brust, das ist nicht gut, nein. In Deutschland sollen sie es machen. Wenn ein Patient kommt, müssen sie, egal wo das ist, was sie Vermutung haben, einfach nackt untersuchen. Weil am Ende, wenn sie das nicht gemacht haben, kann sein, wenn ein Patient sich beschwert und kommt hier, der Arzt hat mich überhaupt nicht angeschaut, der hat mich nicht meine Brust getastet, ja, und sagt ja, warum? Ja, weil der Ausländer ist. So ist das. Und deswegen machen sie das. Mhm. Ja, auch wenn ein Patient sagt, ich will das nicht, aber trotzdem, wenn Sie Vermutung haben, auch bei unklares Tumor, dann sollen Sie überall untersuchen. Manchmal wir sagen, Patient einfach von oben fangen wir an bis unten. Das ist halt so, weil ich muss einen Fokus finden. Bei Fokusuntersuchung, da gibt es keine Grenzen. Ja? Ja, so ist das. Okay, Sie haben es toll gemacht. Die Gruppe ist auch toll, muss ich sagen. Jeder ist aktiv und auch sehr erfahren da. Aber sie sprechen auch sehr gut, besser als meines sozusagen. Auch analysieren sie auch sehr gut. Und ich glaube nicht, dass sie denn die Prüfung durchfahren. Sie werden das schaffen. Wo gehen Sie, wo sind Sie denn? In Rheinland-Pfalz. Ja, das ist einfach, ich glaube, schafft man. Ich weiß nicht. Haben wir was vergessen? Ich habe eine Frage, Abi. Bitte. Wird in Deutschland Blutausstrich üblich durchgeführt oder nicht üblich? Bei Lymphom? Ja, genau. Bei Lymphom, Verdacht. Was wollen Sie jetzt damit schauen? Belast oder Linkverschiebung? Belast, ja, dann wenn Sie das Verdacht auf Leukämie haben, Lymphombelast haben, ja natürlich, das machen Sie. Aber am meisten ist das unsinnvoll. Bei Lymphom ist es, müssen Sie nicht. Bei Lymphom ist es Goldstandard, ist die Lymphknotenuntersuchung. Wenn Sie im Blutbild eine Auffälligkeit sehen, als Sie gesagt, bei ihm war nicht das Fall, ne? Aber wenn Sie eine Knochenmarksuppression sehen, dann müssen Sie unbedingt einen Blutausstrich durchführen, weil Sie wissen es nicht genau, woher kommt das. Kann sein, dass eine Leukämie ist und am Ende, der hat auch eine Immunsuppression und daraufhin hat er Infektion, hat er Lymphknotenvergrößerung. Wissen Sie, was ich meine? Ja, ja, ich verstehe. Ja, und daher, dann müssen Sie das machen. Aber das ist selten bei Lymphom. Also ich sage 10-15%, dass Sie sowas sehen. Das heißt, 85% haben unauffällig Blutbild. So sehen Sie gar nichts außer LDH. Und so sagen Sie, woher kommt das jetzt, ja? Und blendes Blutbild, aber hat er Lymphknotenvergrößerung. Das ist ein typisches Blutbild. Daher, Sie sollen nicht sich an das Blutbild verlassen. Sie sollen die Mehrheit, die Patienten auch im Augen behalten und daraufhin auch darauf reagieren. Aber Sie haben recht, das kann man machen, wie ich gesagt habe, und entsprechend, wenn Sie die Vermutung haben. Und noch? Keine Frage mehr. Ich habe eine Frage, aber nicht mit dieser Patientin. Meine Frage sind zweimal. Erste ist, was ist kleine Blutbild und was ist größer Blutbild? Können Sie bitte sagen? Sehr genau, gut. Gute Frage. Kleines Blutbild, Sie haben keine Differenzierung. Das heißt, da gibt es ein manuelles Blutbild, wo man Differenzierung erfassen kann, im Sinne von, Sie sehen die Neutrophilenzahl, Sie sehen die Lymphozytenzahl, Sie sehen die Basophilenzahl. Ne? Ein kleines Blutbild, Sie haben diese drei nicht. So vor allem die Neutrophilen oder Lymphozytenzahl haben Sie nicht drin. Sie haben nur das Blutbild, Sie haben die Leukozyten, Hämoglobin, Thrombozyten und Teil von Basophilen und der Rest auch. Ja? Aber die Neutrophilen haben Sie nicht drin, die Lymphozyten haben Sie auch nicht drin. Das Bezug sagt man, macht man eine Differenz manuelles Blutbild. Warum? Was ist denn manuelles Blutbild? Es ist wie ein Großblutbild, aber manuell macht man unter Mikroskopie. Dann zählt man jedes Zählen. Ja, sieht man die Reihe von Granulozyten, sozusagen den Lymphozyten, den Neutrophilen, den Basophilen und alles sozusagen. Das sieht man manuell. Und bei Blutbild, das müssen Sie nicht manuell machen, das macht die Maschine selbst. Das ist eine automatische Blutbilddifferenzierung. Ist das jetzt klar geworden? Ja, und andere Frage, was ist Entzündungsparameter und Gerinnungsparameter? Gerinnung ist die Quick, PTT und INRE, das ist Standard. Ich glaube, auch in der Türkei ist auch die gleiche. Die Gerinnungsparameter, was man macht. Und was war die andere Frage? War die Entzündungsparameter. Entzündungsparameter sind Leukozytose, wenn Sie jetzt haben, müssen Sie nicht haben. Oder Leukopenie ist auch ein Zeichen von Entzündungs. Wenn Sie Leukopenie haben, das ist nicht, dass Sie keine Infektion haben. Neutrophilenzahl ist auch wichtig. CRP, C-reaktiv Protein. Und was noch dazu ist, Prokalcitonin. Das ist auch wichtig zu wissen, als Entzündungsparameter, die man auch in Betracht nehmen soll, falls man eine bakterielle Infektion ausschließen will. Zum Beispiel, Patient hat eine CRP von 200 bei Tumorpatienten machen wir oft, aber hat keine Leukozytose, hat kein Infektzeichen, ja? Dann sagt man, was soll ich jetzt machen? Ja, CRP von 200. Sie haben keinen Verlauf, es ist mal bei Ihnen vorgestellt worden. Dann machen Sie eine Prokalcitonin. Wenn eine Prokalcitonin negativ ist und der Patient keine Klinik davor hat, dann sagen Sie, es ist eine Tumor-CRP, weil Tumor produzieren auch CRP. Und da müssen Sie gar nicht darauf reagieren, da müssen Sie einfach beobachten. Aber wenn Sie Prokalcitonin positiv haben, weil der sehr sensibel ist bei bakterialer Entzündung, dann müssen Sie dann antibiotisch anbehandeln. Okay. Und in Lymphoma gibt es Pancytopenie? Ja, natürlich. Okay. Habe ich vorhin erwähnt. Wenn Sie eine Knochenmarksuppression haben, ja, wenn die Knochenmark betroffen sind durch die Lymphomen, dann haben Sie natürlich Blutbildstörungen sozusagen, weil die Knochenmark nicht mehr produzieren kann. Dann haben Sie Pancytopenie, können Sie auch haben. Je nach welcher Reihe betroffen ist, das ist auch wichtig, diese Frage, müssen Sie nicht haben, aber welche Reihe betroffen ist. Und anhand dieser Reihe, dann haben Sie dann entsprechend auch Probleme. Das könnte auch nur Leukopenie sein, könnte auch nur Thrombozytopenie sein. Ja? Daher, da müssen Sie gucken. Aber in diesem Fall, da müssen Sie eine Knochenmarkfunktion machen. Dann gehört das so. Okay, danke schön. Bisschen danke. Noch Fragen? Nicht. Okay, was machen wir jetzt? Abi, siz, Mahmut abi, iki fal demiş miydiniz? Vaktiniz var mıydı? Bir yoksa tane, bir tane fal daha yapalım hızlı. Arkadaşlar almak isteyen var mı? Henüz bir doktor arkadaşımız yoktu. Eğer burada almak isteyen varsa yapalım. Yoksa abi istiyorsanız başka bir zaman yapalım. Evet. Aynen öyle. Başka almak isteyen arkadaş da şu an için çıkmadı. Tamam. O zaman çok teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları. Sağ olun abi, size de. İyi hafta sonları. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.